1. Die Philister Versammelten ihr Gesamten Streitkräfte bei Afek, waren das Israelitische Heer sein Lager und der Quell bei Jezreel aufgeschlagen hat. 2. Als die Fürsten der Philister im ihren Einheiten von Hunderten und Tausenden vorbeizogen, bildeten David und sein Männer die Nachhut im Gefolge von Otches. 3. Die Philisterfürsten fragten misstrauisch nach der Anwesenheit der Hebräer, woraufhin Otches erklärt, dass David, der Ehemalige Diener Sauls, bereit sieht Jaren loyal in seinem Dienst stehe. 4. Die Ersenten Fürsten forderten jedoch Davids Rucker und seinen Zugwiesen in Ort, DASIE befürchteten, a consich waren der Schlacht gegen SIE Wenden, M. Sauls Gunst Zurück Zugwinnen. 5. SIE erinnerten daran, das dies de Selby David SEI, DEM Mann eins Zugebelt, a habe wheat mehr feinde erschlagen als König Saul selbst. 6. Daraufhin rief Otches David zu sich und versichertim, dass in fur aufrichtig holte, a jedoch aufgrund des Widerstands der anderen Fürsten nicht am Feldzug teilnehmen kon. 7. Otches forderte David auf, in Frieden Zurück zu kehren am die anderen Philisterfürsten nicht weiter zu provozieren oder deren Missfallen zu erregen. 8. David erkundigt sich daraufhin nach dem Grund für diesen Ausschluss und fragte, welche Verfehlungen begann Jen Habe, dass nicht gegen die Feinde seines Herrn kämpfen darf. 9. Otches antwortet, dass David zwar vollkommen vertrau, die Philisterfürsten jedoch unnachgiebig darauf bestanden, dass nicht imite ihnen in den Kampf sehen darf. 10. Die Schalb weise Daviden, am nächsten Morgen bei Tagesanbruch mit seinen Luten aufzubrechen und one Groll in das im Zugteil Gebiet Zurück zu kehren. 11. David folgte dieser Anweisung und machte sich früh am Morgen auf den Rückweg ins Philisterland, waren das hier der Philister weiter nach Jezreel zog.